Im Schatten. Es gibt die Inhalteprüfer für die Meta-Facebook-Sauberkeit. Menschen kauern vor Bildschirmen, Bildschirme mit Gewaltfilmen. Jede Gewalt, menschliche Abgründe. Inhalteprüfer sind aus den ärmsten Ländern von täglich verstörenden Bildern traumatisiert. Für ein sauberes Meta für uns alle. Es gibt die Doku. Im Schatten der Netzwelt kämpfen Inhalteprüfer für die Behandlungskosten im Schatten der Milliarden.